Studiozeit im Deutschlandfunk. Interviews mag Lou Reed eigentlich gar nicht. Und entsprechend wortkarg gibt er sich vor dem Mikrofon eines Journalisten. Dabei hätte er viel zu erzählen. Denn er zählt seit über 20 Jahren zu den prominenten Vertretern der Künstler-Avantgarde New Yorks. Seine Kontakte zu Andy Warhol, seine Arbeit mit Velvet Underground, all das ist Musikgeschichte. Und darüber redet er nicht gern. Jürgen Brendel fiel es dennoch nicht schwer, für diese Sendung ein Porträt des eigenwilligen Sängers Lou Reed zu zeichnen. You know, man, when I was a young man in high school, believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so that I'm playing right end. I want to play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're gonna die. And the straightest dude I ever knew was standing right by me all the time. So I had to play football for the coach. Man, I wanted to play football. remember that the city is a funny place. Something like a circus or a zoo. And just remember different people have peculiar tastes. And the glory of love. The glory of love. The glory of love might see you through. Yeah, but now, glory of love. The glory of love. The glory of love might see you through. Glory of love. Coney Island, baby, now. Send this one out to Lou and Rachel. And all the kids. And ES-192. Man, I swear I'd give the whole thing up for you. Coney Island Baby von 1976. Lou Reed selbst ist nicht gerade ein Kind der Vergnügungsparks und Strände von Coney Island, dem südlichen Zipfel von Long Island. Sein Geburtshaus steht weiter im Norden, in New Yorks Stadtteil Brooklyn. Dort kommt er genauer gesagt am 2. März 1942 als Louis Fairbank zur Welt. Seine Eltern aus gutbürgerlicher Mittelschicht haben große Pläne mit ihrem Sprössling. Ihm sollen einmal die Bühnen der Welt gehören. Allerdings nicht so, wie Klein Louis es sich vorstellt, als Rock'n'Roll-Star. Nein, er soll ein großer Klassikpianist werden. So reagieren sie heftig, als er anfängt, sich mehr für die amerikanische Subkultur als für klassische Etüden zu interessieren. Zum Missfallen seiner Eltern spielt Lou Reed in verschiedenen Schülerbands und übt sich im rüden Rock'n'Roll-Benehmen. Als er 18 ist, erreicht der Generationskonflikt einen traurigen Höhepunkt. Seine Eltern stecken ihn in ein Krankenhaus, wo er mit Elektroschocks von seiner Rock'n'Roll-Infektion befreit werden soll. Aber vergebens. Lou Reed ist unheilbar der Rockmusik verfallen. Jenes traumatische Ereignis verarbeitet er später in dem Song Kill Your Sons auf seinem Album Sally Can't Dance von 1974. All deine Psychiater verabreichen dir Elektroschocks. Sie sagen, sie helfen dir zu Hause bei Mama und Papa zu leben, anstatt in Nervenkliniken. Aber jedes Mal, wenn du versuchtest, ein Buch zu lesen, kamst du nicht bis Seite 17, weil du vergessen hast, wo du warst. Du konntest nicht einmal lesen. Mama teilte mir am Telefon mit, dass sie nicht weiß, was sie mit Papa tun soll. Er nahm die Axt und zerbrach den Tisch. Bist du nicht froh, verheiratet zu sein? Und die Schwester hat in Long Island geheiratet. Und ihr Mann fährt mit dem Zug. Er ist dick und fett, er hat kein Gehirn. Wisst ihr es nicht? Sie werden eure Söhne töten. All I need to be psychiatrist, a new electroshock. They say they make you live at home with mom and dad. They stay in mental hospitals. But every time you try to read a book, you couldn't get to page 17. Cause you forgot where you were, so you couldn't even read. Don't you know they're gonna kill your soul. 1964 trifft Lou Reed zusammen mit John Cale, der in New York mit einem Leonard Bernstein-Stipendium Musik studiert. Sie gründen eine Band, der sie ein Jahr später nach einem Porno-Paperback den Namen The Velvet Underground geben. Und gerade sind sie aus dem Musikclub Café Bizarre in Greenwich Village geflogen, da wird Pop-Art-Papst Andy Warhol auf die Band aufmerksam. Er sucht gerade nach dem musikalischen Beitrag zu einer Multimedia-Show. The Exploding Plastic Inevitable, so der Titel des Projektes, ist ein schaurig schönes Szenario, bei dem apathisch dreinblickende Lederträger mit ihrem dämonischen Schwarz die Kulisse für eine Sängerin namens Nico stellen. Sie heißt in Wirklichkeit Christa Päffgen, stammt aus Köln und war vorher ein Star in Warhols Filmen. Die Band ist nicht gerade begeistert davon, dass Warhol ihnen eine Sängerin ins Nest setzt, aber sie machen mit. Das ist der Startpunkt der Karriere für Velvet Underground. Lou Reed selbst sieht das anders. We had no career. For all intents and purposes, no one knew we existed. We were not known to anyone except some people in the underground. Wir hatten keine Karriere. In Wirklichkeit wusste niemand, dass es uns gab. Außer ein paar Leuten aus der Underground-Bewegung kannte uns keiner. Das meiste von unserem ersten Album hatten wir geschrieben, bevor wir Andy Warhol trafen. Durch Andy bekamen wir eine Existenz und die totale Freiheit, nur The Velvet Underground zu sein. Deshalb sage ich auch, er war es, der unsere erste Platte produzierte. Er sorgte dafür, dass sie nicht durch andere Leute verwässert wurde. Wir erfuhren, was es heißt, alles so machen zu können, wie wir es wollten, ohne Einmischung von außen. $6 in my hand. Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. Shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out. Songs wie Waiting for the Man oder auch Heroin, in denen die Schattenseiten des Drogenkonsums beschrieben werden, sind wie eine Schocktherapie für den Zeitgeist. Machen wir eine Reise mit der Zeitmaschine. 1967, Flower Power. Die Jugend in Amerika mit Gravitationszentrum San Francisco versinkt LSD-berauscht im Blumentraum von Love, Peace und Freedom. Auf der anderen Seite des Atlantiks, in England, starten die Beatles ihren Trip ins geistige Innere und veröffentlichen das Sgt. Pepper's Album. Und mitten hinein in diese grellfarbene Seifenblase treiben die ganz in Schwarz gekleideten Musiker aus New York den Stachel des Bösen, erzählen von den Qualen der Drogenabhängigkeit und vom Albtraum des urbanen Überlebenskampfes. Meisterhaft schaurig komponierte Musik mit kongenialen Texten von Lou Reed. Kommerziell gesehen rangierte Velvet Underground unter ferner Liefen. Die Monkees verkauften zu der Zeit x-mal so viel LPs. Es ist müßig darüber zu spekulieren, ob Reed und Co. je in die Musikgeschichte eingegangen wären, wenn Andy Warhol sie nicht unter seine Fittiche genommen hätte. Ein Gedankengang, der Lou Reed gänzlich fremd ist. I don't deal in what if. I can't deal in what if. Zu denken, was wäre, wenn, damit gebe ich mich nicht ab. Was passiert ist, ist passiert. Und ich bin sicher, dass es unser Leben verändert hat, aber ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn wir Andy Warhol nicht getroffen hätten. Wir haben ihn getroffen. Vor vielen Jahren habe ich mir geschworen, mich nicht zu fragen, was wäre, wenn. Das ist vergeudete Energie. Wasted energy. 1968 steigt John Cale aus, weil er den Zank mit Ex-Freund Lou nicht mehr ertragen kann. 1970 verlässt Lou Reed selbst die Velvets im Streit, um Solo weiterzumachen. Die Band besteht noch eine Weile weiter fort, ist aber ohne Reed und Cale bloß ein musikalischer Torso. 2 Jahre Anlauf braucht Lou Reed für sein Solo-Debüt und das nimmt er mit Absicht fernab der ausgetretenen Pfade New Yorks in London auf. Das Material ist gut, wirkt aber stilistisch unreif und kann vor allen Dingen nicht von Gastmusikern wie Rick Wakeman und Steve Howe zusammengehalten werden. Transformer Album Nummer 2 folgt schnell und diesmal scheint Lou Reed gut beraten. David Bowie und sein Gitarrist Mick Ronson, beide dicke Velvet Underground und Lou Reed Fans, produzieren ihm ein Stück auf den Leib, das so etwas wie die Lou Reed Erkennungshymne geworden ist. Es wird sein erster, aber bis heute auch einziger Single-Hit. Walk on the Wild Side. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost a head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day.